Anything can happen. Yeah, yeah. Wenn die Dunkelheit über mich hereinbricht und nicht aufhört zu regnen, ich ins Schleudern gerate, stolpere und drohe zu fallen, bist du mein Geländer und mein Licht auf all meinen Wegen. Meine Stütze und mein Stab, mein Stecken, mein Boden und mein Halt. Was ich sagen will, ist, ich baue auf dich. Ich glaub an dich. Ich brauche dich, wie sonst nichts auf dieser Welt. Wenn ich einsam bin, schwach und verloren, wie ich friere und mich fürchte, oh. Mir der Boden entzogen wird, ich stürze und übel mich plagen, oh. Schenkst du mir die Kraft und Geborgenheit, nach der mich dürste. Hast du mich schon gerettet, beflügelt und getragen? Was ich sagen will, ist, ich baue auf dich. Ich glaub an dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Wie sonst nichts auf dieser Welt. Alles, was ich sagen will, ist fröhlich und ich will dir danken mit meinem Lied. Oh. Für die Gnade und den Frieden und das Glück, das du mir offenbarst. Oh. Für die Burg, die du bist und die Zuflucht, die du ganz allein gibst. Perspektive, die Erkenntnis, Freiheit, Hoffnung und die Kraft.